Jule? Jule? Wisst ihr, es ist so. Ja, Sie wie ist macht es so? das, nachdem jetzt gerade, was ihr ja alle nicht wisst, ne? Nachdem gerade das Internet von ihr komplett abgefuckt ist, ja? Als ich den Tweet-Button gedrückt habe. Ich muss sagen, das war. Das war wieder. Besonders schön ist ja eigentlich, dass wir den gleichen Auftritt wie. Ja. Den gleichen Auftritt wie gestern hatten. Ja? Vielleicht sollten wir das jetzt als Kult machen. Vielleicht sollten wir Jetzt stets bist und du schon ständig wieder so weg. halten. Bitte? Aber jetzt. Würdest du aufhören, mal Nein, du Quatsch hast zu gestern erzählen? nicht so angefangen. Ich habe gerade Oh. Angst gehabt, deshalb habe ich nicht. Ach so. Ja, das war, Welch eigentlich habe ich Quatsch. mich, ich habe mich eigentlich nur aufgeregt, weil du gerade kurz vor Sendebeginn wieder weg warst. Ich habe gerade nichts gesagt, ja, weil ich Angst hatte. Ich hatte Wovor? vor dir und deinen komischen Geräuschen da. Ja, ich wollte eigentlich, also für die, die jetzt ein bisschen Metal hören wollen oder so, ja, die können sich sowohl Ustream als auch hier auf diesem Link können die sich so eine wunderschöne Metal-Sendung anhören, nämlich den Podsafe Pilot. Ja, den Podsafe Metal Pilot. Also die, die sich vertan haben, hier ist kein Porncast. Der kein Porncast am 11.03.2012 mit der Jule. Hallo Jule. Hallo. Sind wir denn gleich laut? Oder gibt es irgendwelche Beanstandungen? Weil Jule ist nämlich immer diffus, leise, dann ist sie wieder laut und dann, wenn der Ja, bei mir Lullpounce schläft man nie Content will, ein. ist übrigens, ist er falsch hier. Hier ist kein Content. Hier gibt es, bitte gehen Sie weiter, hier ist kein Content. Kein So, ich Content. wollte heute Goethe vorlesen. Ja, naja, naja, naja. Doch. Naja, das kannst du woanders machen. Wenn du kurz hier bitte mit dem Podsafe Metal Pilot joinst, da kannst du Goethe vorlesen. Mein Lachen ist zu laut. Nee, da steht, du bist vorlaut. Deswegen liest du auch nicht Nein, Goethe da vor. Jules Lachen ist zu laut. Das kann ich aber nicht ändern, weil ich kann ja hier nicht einstellen, bitte mache Jul. Ich kann ja jedes Mal, wenn du lachst, kann ich dich herunterziehen, aber dann mache ich ja hier den ganzen Tag nichts anderes mehr. Dann machst du wenigstens mal was Sinnvolles. Jule, was gibt es heute so? Was gibt's heute so? Was soll's geben? Ich habe übrigens die Wette gewonnen, ne? Welche Wette? Ich habe zuerst mit der Lina gepodcastet. Das war, ist so nicht so typisch gewesen. Also wenn sich Lina Madita fragt, warum sie heute ausgerechnet mal so 10 Minuten Sendung machen musste mit dem Rio. Das waren über 45 Minuten waren das. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es über 45 Minuten waren. Es war nämlich der Pilot zu unserer neuen Sendung. Aber wie soll, ihr habt, wann habt ihr denn angefangen? Wir haben es um Viertel vor. Ich hab ein Viertel Echo. vor. Nee, ja, dein Echo liegt da dran, weil dein Echo, Headset einfach Echo, scheiße ist. Echo, Ja, weil dein Echo, Headset scheiße ist. Weil dein Headset Echo, scheiße ist. Du bist die Echo. Einzige, also jeder kommt bei mir ins Mischpult genau gleich rein. Ja? Nur dein Headset ist so scheiße, dass der Kanal zwischen Hören und Sprechen nicht entkoppelt ist und deswegen echost du manchmal. Wollte ich dir mal gesagt haben. So, und jetzt Also weg tut vom mir leid, Echo. mir hat man noch kein Headset geschenkt. Und so. Ja, Das mag ja sein, aber ich habe Ja. mein Headset auch Hätte nicht. man mir eins geschenkt, hätte ich jetzt ein besseres wahrscheinlich. Stimmt, Jacket hat ja eins geschenkt bekommen. Na, na, denn, ja, genau. Ihm Na schenkst dann. du eins, das würde mich jetzt mal hier fragen und so. Also mit dem Ride Burns auf Sendung, weil ich den Fehler gemacht habe, dem Rio gestern von der Sendungsplanung mit der Lina zu erzählen. Und dann fing er an, so, und ich dann so, ja, mal gucken, wie lange du noch planst und wann Lina und ich auf Sendung gehen. Und dann, Weißt du, was was der passierte? Vorteil ist an deinem Was unglaublich beschissenen passierte? Internet? Weißt du, was der Vorteil an deinem scheiß Internet ist? Du hackst alle paar Sekunden ab. Das ist der große Vorteil. Könntest du bitte Twitter schließen und alle anderen Applikationen? Danke. Bitte schön. Danke. Jetzt wieder zurück. Mal, da kann man gemein werden. Nee, ich kann nicht gemein werden. Das macht halt relativ wenig Sinn, wenn ich dich gerade irgendwie nur alle 2 Sekunden verstehe. Ich meine, ich genieße das, aber die Hörer finden das wahrscheinlich scheiße. Genau, so wie jetzt. Solltest du was gesagt haben? Es war Stille. Ich hab nichts gesagt. Ich hab doch nichts Na, gesagt. Gott sei Dank. Mann! Gott sei Bist Dank du heute doch. wieder aggro drauf, ey, Mann! Ey, ich bin nicht aggro, ja? Ja, aber hallo. Ich bin sensibel, kannst du mal bitte aufhören? Ja, wie gesagt, wir haben angefangen um 19:45 Uhr und haben aufgehört um 19:36 Uhr. Das entspricht logischerweise knappe 45 Minuten Sendezeit. Es war ein ganzer Pilot. So, und jetzt muss man der Wahrheit halber sagen, dass Rio und ich, genau, Rio und ich, also sagt die Lina, ja, das schon im letzten Jahr geplant hatten. So. Ja, aber ich sag dir ganz klar, liebste Lina, hätte ich gestern nicht gesagt, Jetzt dass spricht ich's die wieder mit ihm. lauter. Jetzt hätte ihr Headset wahrscheinlich wieder Ich anders tu, aufgesetzt. nein, ich tu immer lauter sprechen, wenn ich mit dem Chat rede. Ja, dann hör auf damit. Nein. Okay. Weißt du, du stehst auf, ja, und gehst in die Küche, machst irgendwelche Küchengeräusche, du fängst an, dir eine Pizza zu machen, und ich, wenn ich normal rede, sogar atme, machst du mir einen Vorwurf. Ja, weil das nicht so pervers ist wie das hier. So, gut, jetzt bist du ein Mühleiser. Wenn du dich dazu entschließt, wieder loszuschreien, mache ich dich wieder ein Mühlauter. Du kannst auch einfach mich so lassen, wie ich bin, und dich nicht meckern, wenn es dir nicht passt. Ja. Und ich soll dir ausrichten, du bist heute kacke drauf. Es liegt also nicht an mir. Ich bin nicht kacke drauf. Es ist einfach nur ätzend, dass du stets und ständig an deinem Headset rumfummelst, es anders Ich aufsetzt, habe es von deinem überhaupt Kopf gar nicht an meinem runterrutscht. Headset rumgefummelt. Ja, dann hast du wieder einfach so geschrien, weil es wieder lässt die Wirkung der Tabletten nach. Oh, ey. Bei dir Boah, ey. fährt stets und ständig ein Krankenwagen vorbei und du fragst mich nach meinen Tabletten. Der Krankenwagen, ich kann da nichts für, dass der hier lang fährt. Ja? Ja, das Ich kann liegt da nichts für. daran, ja. Es ist ja wohl klar, dass der bei dir vorbeifährt, wenn du auf der Klapse, also auf dem Gelände der Klapse wohnst. Das behauptest du, aber in Nein, das Wirklichkeit. behauptest du. Nee, das beweist du mit deinem momentanen Verhalten. Ja. Und ich rede immer lauter mit dem Chat. Und Ja, wenn ich das ist lache, bin auch ich auch Schwachsinn. lauter. Ja, das ist Und wenn okay. es dir nicht passt, ja, dann musst du dir halt jemand anderes suchen zum Podcast. Und dann mache ich meine Podcasts in Zukunft nur noch mit der süßen Lina Madita. Ach, jetzt ist wieder hier. Das ist wie. Das sind so die Allüren, ja? Weißt du, Müpp Müpp bringt die Leute riesengroß raus, ja? Bringt die ins Fernsehen, so wie Daniel Einhorn, ja? Und dann sagen die einfach, ja, nee, komm, aber wenn der das nicht mehr, nee, dann ich mache jetzt hier weiter Fernsehen, ich mache jetzt hier mit der Lina Madita, ich mache jetzt hier mit dem Lethal Weapon, ich mache jetzt hier mit jedem, ja. Ja, so ist das. So ist das. Das hat man dann davon, wenn man irgendwie, hey, ich habe immer gesagt, Jule, wir bringen dich groß raus. Ja? Wir bringen dich Das hast groß du raus. gar nicht gesagt. Das haben wir immer gesagt. Das haben wir schon damals bei Klargestellt, haben wir gesagt, Jule, das war das erste Gespräch, was wir hatten, da habe ich gesagt, Jule, pass auf. Das wird, das hier, das so. Wir bringen dich groß raus. Ja? Das mit deinen Hunden ist doof, aber insgesamt bringen wir dich groß raus. Ein Fehler hat jeder. So gelogen. Bei unserem ersten Gespräch hat der mich als Mörder beschuldigt und Sympathisant mit Mördern, weil ich die Linke wähle. So war das überhaupt nicht. So war das exakt. Ich habe maximal polarisiert, weil mir der Matthias gesagt hatte, dass du irgendwie extremst linksradikal bist. Da wurde mir gesagt, wenn ich die Linke wähle, würde ich mit Mördern sympathisieren und würde auf die Opfer der Mauertoten scheißen. Ja. Ja, so ungefähr habe ich das gesagt. Das ist Ja. richtig. Ja. Da hast du nichts von wegen gesagt. Oh, ich bringe dich groß raus. Hier hast du meine Doch. Telefonnummer. Nee, das habe ich wirklich nicht gesagt. Das ist wohl wahr, weil mir da schon bewusst gewesen ist, so geht es nicht. Ja. Was ist dir bewusst gewesen? Ja, von vornherein bewusst, so geht es nicht. Ja. Ich wusste zwar, die Jule bringen wir groß raus hier, ja, aber dann ist mir auch ganz schnell bewusst geworden. Boah. Ich soll dich übrigens fragen, ob du gleich wieder gehst. Wenn der Chat drauf besteht. Also ich glaube, damit hast du dir damals keinen Gefallen Doch, also seitdem sind die Einschaltquoten wesentlich besser geworden. Ja, wahrscheinlich warten die darauf, dass ich jetzt wieder gehe oder so. Ja, vielleicht sind die auch jetzt enttäuscht und sagen, wie, der ist auch mit dabei. Ich dachte, das ist die Sendung von hier von der einen, die immer so ein bisschen lacht wie Hella von Sinn. Ja, aber Hella von Sinnen mag man auch. Ich mag Hella von, also ganz ehrlich, ich mag Hella von Sinn sehr. Nee, jetzt ehrlich, ich schätze die wirklich sehr. Und ich finde die auch wirklich von ihrer gespielten, ich weiß nicht, ob sie so ist, deswegen gehe ich mal davon aus, von ihrem nach gespielten Naturell mag ich sie wirklich sehr. Und ich habe auch sehr, sehr, sehr, sehr gerne, und leider gibt es das nicht auf DVD, alles nichts oder. Ich hätte gerne alles nichts oder als, alles nichts oder hätte ich sehr gerne auf DVD. Falls da jemand irgendwie eine Idee hat, mit Hugo Egon Balder und so. Kennst du nicht, oder? Doch. Ach, jetzt bist du wieder leiser. Warte mal, ich mach dich mal wieder ein bisschen lauter für mich hier, ne? Kann ich nicht, ich kann auch mal normal und leise reden, ja? Ich muss nicht immer schreien. Ja, das Mann. Problem ist, dass du in deinem, und wieder zurück zum Anfang, in deinem stimmlichen Ausdruck, normale Menschen haben ein grundsätzliches Stimmniveau nach oben oder nach unten, dann pegeln die sich ein und reden in der Lautstärke. Bei dir ist das ungefähr so wie ein EKG. Du bist das Podcaster-EKG. Ja. Nein, ich bin nicht erkältet, ich Es höre ist mich auch aber auch nicht wieder anders an. kennzeichnend, ja, dass du diese verschiedenen Audiotöne nur bei mir so regelst. Ey, es gibt keinen anderen, der hier so reinkommt wie du und Das dann ist hier überhaupt einmal nicht alles auf wahr. links dreht und wieder abhaut. Du bist sozusagen, du bist so ein bisschen hier wie kennst du es, wenn man Pullover auf links dreht? Weiß ich nicht. Schatzi, bist du erkältet? Nein, das haben jetzt schon Millionen Leute gefragt. Nein, ich bin Hast nicht du Schnupfen? erkältet. Nein, ich habe auch keinen Schnupfen und hör Bist du bitte auf, geschlafen? Einhörner zu töten. Nein, ich habe geschlafen. Schatzi! Wo ist eigentlich der Daniel? Was hast du mit dem eigentlich angestellt? Was, Einhorn? Ja. Mit dem habe ich gar nichts angestellt. Der ist nur, den habe ich heute, der ist auch gemein. Ich habe dem heute bei Skype ein Küsschen hingeschickt, ja, und da kam nichts zurück. Ja, ich bin erkältet. Scheiße, bin ich krank. Leck mich am Arsch, bin ich krank, Chat. Er Meine ist Güte, nicht nur bin ich krank, er erkältet. ist auch erkältet. Nein, mir geht's gut. Alles in Ordnung. Ich habe keinen. Knisterst. Ja, das wollte ich hören. Siehst du, über dein Knistern rege ich mich auch nicht auf. Dann kannst du auch aufhören, dich über mich aufzuregen. Jetzt ist er weg. So, mein Und Knistern. jetzt ist er wieder da. Mein Knistern ist Ausdruck der Individualität des Unternehmens mit dem Apfel drauf. Das ist ein Feature. Das nennt sich Individualizer. Individualizer. Individualizer. Kann sein, dass ich ein bisschen mehr Bass irgendwie in der Stimme habe heute. Weil ich nämlich hier versuche, mein Audio-Setup umzustellen, wo Jule mir heute auch sehr beigeholfen hat. Also ich kann euch mal eins erzählen, ja? Wenn ihr mal irgendwann mit Jule Audio fixen müsst oder so, ja? Dann geht das so. Jule, bin ich jetzt lauter? Jule, hörst du mich? Ach so, du hast mit mir gesprochen. Ja, Jule, ich habe mit dir gesprochen. Ach so, ja. Ja, nee, du bist doch da. Lügner. Jule, ist das von der Lautstärke So ein okay? Lügner. Nur weil du keine anderen Freunde hattest, ja, die mir das einstellen, ja, musste ich meine wichtige und sehr, sehr, sehr wichtige Zeit dafür opfern, mit dir so einen Scheiß zu machen, ja. Und dann ging das, hat er vielleicht nur den Ding so minimal bewegt. Dann hieß es, bin ich jetzt lauter? Ist jetzt ist die Musik lauter als ich? Und ich habe dann noch gesessen und habe gesagt, boah, kauf dir doch Freunde, wenn du keine hast. Wisst ihr, es ist ja so, die Wahrheit ist, hätte ich den Regler dann schneller gedreht, dann wären uns beide hier die Ohren weggeflogen, weil ich ja nicht weiß, mit welcher Lautstärke was bei ihr wo reinkommt. Ja? Und alles, was sie sagt, ist dann lauter. Nee, ist lauter. Nee, ist lauter. Also dieses Nee ist lauter, fand ich wirklich extrem abgefahren. Nee, ist lauter. Ah. Nee, ist lauter. Bist du noch da? Nö, ich bin gemutet. Das Und was ist mit dem Audio gewesen? Es geht trotzdem nicht so, wie du es wolltest. Es geht nicht, weil, also vielleicht bin ich auch zu doof dafür oder ich habe einfach die falschen Stecker. Das kann natürlich auch sein. Ich schiebe es jetzt mal echt auf den Stecker, weil der hat nämlich vorne keine Masse, sodass der irgendwie sich da nicht dazu bewegen lässt. Was gibt's da zu lachen? Das nennt sich also. Ich kann da nichts für, dass das. War der Stecker. Ja, es kann echt sein, weil dieser Stecker. Das Problem ist, die Mikrofonverstärkung, also die Phantomspeisung, ja, wird aufgenommen durch den Stecker, der diesen Strom an der Spitze, an der Masse sozusagen aufnimmt. Ja, und da dieser Stecker anscheinend das nicht kann, weil der falsch belegt ist, wohl. Kann es sein, dass die Phantomspeisung das Mikrofon zu leise einstellt? Und deswegen ist das Rauschen, wenn ich das Gen hochziehe, extrem hoch. Und das möchte keiner. Deswegen. Aber da bin ich gerade mal wieder dran am Arbeiten. Wieder ein lustiger Workaround hier. Ja. Das ist eine. Du hast getippt. Ich tippe nie. Was war getippt? Tipp, tipp, tipp, tipp, tipp. Ja, du gehst an den Kühlschrank und holst dir sinnloses Essen. Da darf ich ja wohl mal tippen. Ich hole mir sinnloses Essen, ja. Also es gibt Ja. schon eines der Hobbys, die ich habe. Die sind, also das ist Essen, ja, ist sehr, sehr sinn, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Ja, weil du auch immer in den unmöglichsten Momenten isst. Ja, in den unmöglichsten Momenten nach der Sendung. Nein, während. Ja, nee, für mich war Während? die Sendung ja beendet, weil ich ja sagte, so, ich gehe jetzt essen. Dann ist die Sendung normalerweise für normale Menschen, ist sie dann beendet. Ja, ich wusste ja nicht, ah oh, nee, komm, noch 23 Minuten, ach komm, noch 15 Minuten, ja, was kostet die Welt, hör mal? Das kostet ja alles Geld, Jule. Zeit Was ist kostet? Geld. Ach ja, apropos Geld, ich habe einen Flatter-Button auf meinem Blog. Da muss man auf die Beschreibung vom Keim-Podcast beim Möb-Möb-Org. Und du gibst mir sowieso nichts davon ab. Also kann man da drauf gehen, um dann zu meinem Blog zu kommen. Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber, das ist julp83.möb.org, Nein, eben ne? nicht. Ne, was denn? Was denn dann für eine Seite? Würdest du mir deinen Tja, Blog mal verraten? nein, dir sage ich das nicht. Ach so, ja, dann finde ich ja jetzt nicht raus, wenn ich auf Möb Möb gehe. Eine Sekunde bitte. So, jetzt ist er beschäftigt. Jetzt bin ich total beschäftigt. Das Kann beschäftigt man, mich eine ja, du Stunde. kannst sowieso keine zwei Sachen gleichzeitig, deshalb kann ich hier. Es ist wohl julp83.möbmöb.org. Nein. Ja, der ist aber hier verlinkt. Es müsste aber Julp Ohne sein. 83. Ja. Dann hat die Regie da etwas falsch gemacht. Weil es ist Nee, julp83, ja, die hat noch definitiv. richtig gestanden. Es ist definitiv julp83 hinterlegt. Und julp.möbmöb.org gibt es nicht. Ja, das halt geändert. Ist doch gut. Ja, wenn du das halt. Privatblock. Entweder, also Alter. entweder beschwerst du dich darüber, ja, dass der Weibi halt nichts tut. Und jetzt, wo er mal was tut, Ich überlege schon seit das ist geraumer ja auch Zeit, einen Blog anzufangen. Nicht um der Aber Welt mehr kann man den Content mal. zu bieten und sie von meinem Intellekt zu überzeugen. Im Wenn ich Gegenteil. jetzt. Wenn ich jetzt aus der Konfi rausgehe, geht dann auch der Stream aus. Nein. Ja, genau, wenn du aus Mal der Konfi ausprobieren. gehst, ja, wenn du aus der Mal Konfi gehst, ausprobieren. geht der Stream aus. Dann geht alles hier aus, Jule. Hör auf. Nein, tu es nicht. Ich blogge nicht für die anderen. Hier, riotburns.de, seems down from here. Ja, es gibt's down von mir. So, ich flatter das mal einfach. Und dann linke ich auch den Flatter-Button hier in den Chat. Ich linke mal den Flatter-Button hier in den Chat. So, Der ist so. aber noch im Aufbau, also ich muss noch daran arbeiten, ich habe nur keine Zeit. Ja, das ist gut. Das finde ich okay. Auf jeden Fall werde ich dann jetzt hier mal flattern. So, ich habe das jetzt mal geflattert. Habe ich das geflattert? Irgendwie kann ich Was ist denn nicht jetzt mit flattern. Daniel? Ich kann nicht flattern. Ja, wo war ich stehen? Ach so, ja, genau. Ich habe mir heute ein Herzchen im Skype geschickt und da kam halt nichts zurück und deswegen bin ich jetzt ein bisschen beleidigt kurzzeitig und warte mal ab, wie lange ich das durchziehe. Wahrscheinlich bis morgen 22 Uhr oder auch nicht. Der ist nämlich noch viel schlimmer als ich. Deine Frage beantwortet oder? Macht ihr morgen Mehl? Das ist die Frage, das weiß ich jetzt an der Stelle gerade nicht, weil ich ihn noch nicht da erreicht habe. Aber wir sind da ja, also wir haben jetzt eine Woche wieder vorgeplant. Und normalerweise müssten wir ad hoc eigentlich hier, ja, das müsste passen. Ja. Weil von dem hat man auch nicht mehr so viel gehört. Was hört man von dem nicht mehr so viel? Irgendwie kriege ich den nicht mehr mit, dass er blockt und wie auch immer. Ja, der ist ein bisschen beschäftigt. Das liegt daran, weil er auch ziemlich hohen Besuch hatte ich weiß gar nicht, ich glaube vom Label Hasse nicht gehört. Da war der ziemlich beschäftigt und Dachte, du redest jetzt von dir, dass er nein. hohen Besuch von dir gehabt Nein, hat. nein, nein, nein. Der hat vom Label hat er Besuch gehabt und im Moment steckt er auch in einer wichtigen Projektarbeit. Deswegen ist er da ein wenig, ja, mal so, etwas beunschäftigt. Ach, warte mal. Geht's wieder, Großer oder? Husten. Ja, ich sterb gleich. Magisterarbeit. Der Block ist echt Magisterarbeit, ja. interessant. Ich finde ja auch hier diese, wie nennt man die, diese Tannen, ist das ein Tannenzapfen? Ist das ein Ja, ich habe Tannenzapfen? noch keine Grafik, ich kann sowas nicht. Ich Ja. bin nicht kreativ genug, um sowas darzustellen. Mein Avatar in Twitter hat ja auch meine beste Freundin gemacht. Ich dachte, der YB Fight hat den gemacht. Nein. Richtig? YB5 ist nicht meine beste Freundin. Nur meine schwule Freundin. Sehr interessant, sehr interessant. Sehr. Mir fehlt übrigens eine Rubrik hier. Ach nee, da ist sie. Schon gut. Die Podcast-Rubrik habe ich gerade hier entdeckt. Ja, aber die ist noch leer. Gar nicht wahr. Doch, total leer. Da steht nichts drin. Ich habe nur mal meine. Ich habe total das Bild. Das ist so. Ja, ich habe total das Bild, was ich machen würde. Aber es ist keine Zeit, dann letztendlich zu machen. Verstehst du? Die Jule klaut übrigens einfach mal Content aus meinem Blog und reblockt den dann. Es ist Ja. ja gar nicht dein Content, das ist ja unserer. Naja, also das ist hier wird einfach. Hier wird, also, dass ich den jetzt entdeckt habe. Ja? Und vor allem, du pflegst das gar nicht. Wir sind schon bei Episode Ja, ich 11. komme ja auch nicht dazu. Ich komme ja auch Mann, nicht Mann, Mann, dazu. Mann, Mann, Mann, doch. Auch diese Lampions hier, diese chinesischen. Irgendwie finde ich das schon schön hier, den Block. Ich Also finde wenn den jemand schön. sich kreativ verausgaben möchte und mir für meinen Header da oder wie immer das heißt, was machen möchte, kann er das gerne tun. Er kriegt aber nichts dafür. Auch keine Aktbilder. Aha, okay. Nur von Riot Burnt. Von mir kriegt ihr auf jeden Fall keine Aktbilder. Aktbilder. Aber ich habe ja Doch. wieder zwei Ponys. Es wird auf meinem Mac Mini. Warum schenken die eigentlich die Leute immer sowas? Tja, weil ich anscheinend ein süßer Fratz bin. Auf meinem Mac Mini ist noch jede Menge Platz für Flutter-Scheiß. Ja, also wer sich da berufen fühlt, ich habe doch Platz hier für ein paar Ponys. My little pony. And friendship makes it all complete. Also auf jeden Fall müssen wir festhalten, weil wir wieder am Abschweifen sind. Die Lina Madita durfte heute nur mit dir auf Sendung, weil du vor mir mit ihr auf Sendung gehen wolltest. Sonst hätte das nämlich noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis er mit dir auf Sendung gegangen ist, Lina. Und ich mache mir echt Sorgen um Daniel. Ja, dann schreib ihn nur an. Nee, mache ich nicht. Nee. Ich sag so oft jetzt zu dir, Schatz, dass dein Einhorn gestorben ist. Das ist mir mittlerweile, weißt du, ich habe sozusagen schon Hornhaut auf dem Trommelfell davon. Ja? Und ich filter das einfach so. Das hat kein. Das hat. Nee. Nee. Nee. Knastjulen zur Unzucht erzogen. Ja. Ja, der ist immer wieder gut. Oh. Dabei musste man mich gar nicht zur Unzucht erziehen. Ja, und sonst so. Ich meine, das flacht heute wirklich extrem ab, oder? Ja, aber das liegt an dir und deiner Akroart. Ich bin überhaupt nicht aggro. Du bist heute sowas von aggro. Ja, ich bin aggro. Liegt am Wetter Ja. bestimmt. Hallo, der ganze Chat hat schon gesagt, dass du mich in Ruhe lassen sollst, weil du böse bist und dass du mal hier wieder runterkommen sollst Ich bin irgendwann. überhaupt nicht aggro. Doch. Ja, ich bin aggro. Wie du mich angeplöckt hast, ja, nur weil ich mal ein bisschen lauter wurde. Ja. Ja. Guck mal, wenn du musst eigentlich für ein Leistungsschutzrecht sein, weil dann kannst du mir den Block verklagen. Ne, da ist ja eh nichts zu holen. Mein Flattergeld in deinem Flatterkorb. Mein Flatter. Ja. Aber Flatter nicht mit TTR, nämlich ER. Flatter. Also erstens, es heißt Flatter. Ja. Nein, Flatter. Ja, Flatter. Dann wissen auch die Leute, was du meinst, wenn du denen sagst, hier flatter mich, dann wissen die genau, jo, Die wir wissen flattern alle, was dir. ich meine. Ja. Unterschätzt die. Ich Ja. finde übrigens total unfair von dir, wie wenig du von unserem Chat hältst. Von unseren Zuhörern. Du hast komplett auf dem Baum gepennt, ehrlich. Wirklich. Du hast Die komplett auf dem Baum die gepennt. verstehen schon, wenn ich Flatter meine, dass ich Flatter meine und wie auch Ja, immer. gut, dann können wir jetzt da zum Tisch auch Stuhl sagen, weil die verstehen ja, was du meinst. Ja, verstehen die auch. Ja, verstehen die. Ja. Das sind nämlich alles kreative Freigeister. Ja. Die Ja. verstehen das, wenn man halt absichtlich Und falsche Worte benutzt. hochintelligent. Oder willst du behaupten, die sind nicht intelligent? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass man natürlich etwas nicht verstehen kann, wenn man einfach ein falsches Wort benutzt. Wir sagen ja auch nicht Hulla Hü, wenn wir gerade irgendwie guten Tag sagen, oder? Klar. Ja, okay. Das ist bei dir wahrscheinlich echt anders. Auf dem Berg sowieso. Du wohnst auf dem Berg? Nein, aber auf dem Berg sagen die Holla Hü. Ja, auf dem Berg sagen die Holla Hü. Warst du eigentlich schon so aggro gegen die liebe Lina? Nein. Oder hast du dich da wenigstens benommen? Lina und ich haben uns sehr, sehr, sehr gut verstanden. Ja. Bis sie mir dann davon erzählt hat, dass sie mit dir einen Podcast macht, dann haben wir uns zwar immer noch gut verstanden, aber ich habe sie ja ausgeredet. Ich habe gesagt, tu es nicht. Ja. Was Lass hat es sie denn sein. da? Ach so, mit mir meinst du Ja, jetzt? ich habe gesagt, lass es bleiben. Ja, es hat keinen Zweck. Ja. Es hat einfach keinen Zweck. Lass es einfach sein. Wieso mutest du dich jetzt ab jetzt Ich bin und nicht auch für die gemutet. Zukunft, ob du dich mutest für die Zukunft, weil es ja mit mir keinen Sinn macht, zu podcasten? Ja, das ist ja so. Ich opfer mich für die gesamte Podcast-Gemeinde und erdulde das mit dir jeden Tag, damit alle anderen von dir verschont bleiben. So muss man das ja sehen. Ich bin sozusagen der Siegfried des Podcastens. Glaubst du? Ja, und du bist das Blatt, was sich auf meiner Schulter legt, während ich gerade das Bad im Drachenblut nehme. Das kann sein. Nee, das ist so. Das ist ganz sicher Das so. ist sogar ein gutes Ding, glaube ich. Ja, das ist ein echt gutes Ding. Ja, das ist total gut, das Ding. Das ist echt super. Ich Das bin ist voll deine super. Achillesferse. Nee, du bist ja Da würde ich auch. jetzt mal aber aufpassen, Ja, Schatzi. du bist der Zug am Ende des Tunnels. Das bist du. Und nun? Weiß ich nicht. Ja, Gehen wir du bist raus oder heute was? ätzend. Hören wir auf. Nee, du kannst gehen. Tschüss. Ah, das hatten wir schon mal. Du Ich weißt, hab wie das geendet ist. bewiesen, dass ich das ohne dich reißen kann hier. Ja, dann lass uns das doch machen. Es wird auf Dauer dann auch irgendwie. Wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. Wieso denn auf Dauer? Du musst dich einfach mal richtig benehmen und nett und zu mir sein, dann geht das schon wieder. Ich war hier noch nie nett zu dir, weil ich da auch keine Veranlassung sehe. Unser Konzept basiert nicht auf den Austausch von Nettigkeiten und dass wir uns Ja, irgendwie genau. anflauschen, sondern es basiert darauf, knallhart, ja, one on one. Kein Holztor, keine AWP. Und Genau, ich kein, weiß jetzt, und. in welchem Podcast du die letzten Wochen warst. Das weiß ich allerdings auch nicht mehr. Ah. Ich drehe mir jetzt eine, vielleicht beruhigt mich das. Hallo? Das ist super, oder? Wenn sie das macht. Wenn sie einfach dann nichts sagt. Weil sie denkt, ich würde nicht wissen, dass sie noch da ist. Hat einfach nur wahrscheinlich eine scheiß Internetleitung. Wenn ich gehen wollen würde, würde ich einfach gehen und dann wüssten alle, dass ich gegangen bin. Ich bleibe nicht gemutet und warte darauf, was guckt, was passiert und spiele irgendwelche Sounds ein. Also wenn du gehst, ja, dann geht grundsätzlich sowieso nur ein Teil von dir. Und der andere bleibt hier und geht mir auf den Zwirn. Ja. Das findest du wieder, ne? Das ist wieder was für dich. Was war denn das für ein Lied? Das war von, war das Grönemeyer Flugzeug im Bauch, war das, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich würde ja an der Stelle von unseren Hörern jetzt zum Podsafe-Pilot Ja, wechseln. habe ich ja gerade auch schon gesagt. Ja? Also der hier Content und wirklich gute Sachen erwartet, der ist hier falsch. Ja? Der Ja, weil richtige. Rio Burns ist dabei. Das kann halt nicht besser werden. Das ist richtig, das wird dann nicht mehr besser. Weiß ja mittlerweile schon jeder. Und zwar findet ihr, ja, ich kenne die Ports nicht, das ist das Problem, weil der spuckt mir die falschen Adressen aus. Aber kein Problem. Ja, da machen wir mal hier Schnacke die Rucke die Gu, Link kopieren. Ja. Und hier findet ihr den richtigen Podcast mit Content und guter Musik. Und ja, also seht zu, dass ihr da rüberkommt. Ja, liebe Leute im Chat, geht mal rüber beim Podsafe hier. Bei uns gibt es nichts. Da geht gar nichts. Ja, bei uns geht nichts. Ehegezicke nennt das der Aki. Ja. Die Lina und ich sind noch am Verhandeln, worüber wir podcasten. Ich glaube, wir lästern über den Rio. Ja, könnt ihr machen. Von mir aus könnt ihr euch ja auch kollektiv irgendwie anschweigen. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Wir stellen ja nur die Plattform. Du stellst die Plattform nicht, das stellt uns der Wi-Fi. Ich sagte gerade, wir stellen Ja, nur aber du die nicht. Plattform. Ich Ich hab stelle die dich da jetzt Plattform nicht. rausgeklammert. Ja, wir stellen nur die Plattform. Wo ist eigentlich mein Feuerzeug? Oder zumindest eins, In was deinem funktioniert. Arsch. Nee. Nee, nee. Da vertust du dich gerade, Jule. Aber Doch, das sei dir verziehen, sei guck dir nachgesehen. mal nach. In meiner Hosentasche ist es auch nicht. Ich bin sofort wieder da, ne? Ich gehe mal kurz ein Feuerzeug suchen. Ja, bleib weg. Was kann ich erzählen? Heute war eigentlich nur ein langweiliger Tag. Ich wollte den Podcast mit der Lina hören, kam aber nicht dazu. Ich war abgelenkt. Da der Jackal meint, Content würde überbewertet sein, könnt ihr am Montag Fortsprech hören. So, da bin ich wieder. Ach, hier ist meine Wollmütze. Ich habe die ganze Zeit drauf gesessen. Was willst denn du mit deiner Wollmütze? Nee, habe ich gesucht. Ach, habe ich jetzt auch noch gesagt, als Mittwoch? Am Mittwoch ist Pottsprech. Was habe ich denn gesagt? Ach, nicht? Ach, Montag. Ja, Montag ist Meh, wenn mal das stattfindet. Habe ich was verpasst, als ich weg war? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, und wenn, wäre es auch nicht wichtig, dass du das weißt. Das stimmt. Ja, was wollen wir jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen? Weiß ich nicht. Haben wir noch was? Keine Ahnung, hatten wir überhaupt was? Hatten wir jemals schon mal irgendwas? Willst du, ja, hatten wir schon. Willst du irgendwelche wichtigen Informationen spreaden? Damit das nicht wieder heißt, ich versau hier irgendwelche Sachen? Nee, ich habe ehrlich gesagt nichts so an interessanten Informationen. Habe ich jetzt eigentlich nichts. Ne. Alles wie immer, alles easy, alles fresh, alles harsh und barsch. Hat der Chat noch irgendwelche Themen, die er hier gerne hören möchte? Also nicht nur der Chat, nämlich überhaupt der Chat. Warum versauen denn die Linken immer alles? Also ich, klar, aber warum? Und was? Gibt's morgen dann keinen Porncast? Kann ich noch nicht genau sagen. Aber ich gehe davon aus. Warum gehst du denn davon aus? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es den morgen gibt. Du hast mich Aha. ja gefragt. Du hast ja nicht gesagt, morgen gibt's keinen Porncast. Du hast mich gefragt. Ja, aber dass du dir da so sicher bist, finde ich faszinierend. Ja, dann entschuldige bitte. Jule, gibt's morgen einen keinen Porncast? Weiß ich noch nicht. Ah ja, okay. Vielleicht. Du sollst mich schlagen. Nee, das ist mir zuwider. Nee, er kann's einfach Nicht nicht. mal das bist du mir wert. Die Wattebällchen kommen nicht so weit. Nicht mal das ist es mir wert. Und nicht einmal das. Tja, was ist eigentlich hier das Ja. Thema? Das ist eine gute Das Frage. Thema ist, wir gehen jetzt, weil ich habe schon Ja. wieder so gar keine Lust auf den. Cool. Ich liebe die Lina Madita auch und vielleicht hören wir uns morgen Abend wieder. Alles klar, dann Sekunde. Ich muss so das Outro suchen hier. Jo, also von mir aus können wir jetzt raus. Tschö. Here are three little ponies, ready to sing for this crowd. Listen up, 'cause here's our story. I'm gonna sing it very loud. Test our talents everywhere until our face turns.